Herzlich willkommen zum Andachtspodcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna für Dezember 2012 von Diakon Dietrich Schneider. Es liest Christian Bein. Bei uns zu Hause stehen schon am 1. Dezember 4 brennende Kerzen auf dem Tisch. Dann feiern wir nämlich Kindergeburtstag. Auf dem Kuchen leuchten sie und warten darauf, vom Geburtstagskind ausgepustet zu werden. Einer der Höhepunkte an diesem Tag. Denn erst wenn die Kerzen nicht mehr brennen, kommt man ja gefahrlos an den Schokokuchen-Gummibärchenberg ran. Das gehört zu jedem Geburtstag unverzichtbar dazu. Nicht nur auf Kindergeburtstagen. Da hoffe ich nur nicht, dass sich das Kerzenausblasritual über den Tag bei dem kleinen Jubilar hält. Denn auch am Tag darauf, am 1. Advent, werden 4 Kerzen auf dem Tisch stehen. Und wenn auch zunächst nur eine davon brennt, wäre es schön, wenn sie nicht gleich ausgepustet wird. Genau wie in den nächsten Wochen, wenn jeden Sonntag eine Kerze dazukommt. Bei der Geburtstagsfeier wird beklatscht, wer alle Kerzen auspustet. Beim Adventskranz freuen wir uns an jeder weiteren brennenden Kerze. Soweit sind die beiden Rituale aber gar nicht auseinander. Die brennende Kerze zeigt dem Geburtstagskind die Anzahl seiner Lebensjahre. Im Advent sehen wir an der Anzahl der Kerzen, wie wir uns langsam aber sicher dem Weihnachtsfest, dem Geburtsfest von Jesus Christus, nähern. Es erinnert uns daran, dass Jesus sich der Welt genähert hat und uns ganz nahe gekommen ist. Die Kerzen sind dafür der sichtbare Countdown. Da ist eine weitere Parallele. Beides hat einen festen Platz im Jahreslauf, der eigene Geburtstag ebenso wie die Zeit des Advents. Auf beides kann man sich nur freuen, wenn es zu der anderen Zeit eben nicht da ist. Unvorstellbar, den Geburtstag monatelang vorher zu feiern. Leider ist das bei Advent und Weihnachten anders. Da werden wir schon ab dem Frühherbst mit weihnachtlicher Musik zugesäuselt und die entsprechenden Süßigkeiten liegen weit vor dem Fest in den Regalen. Aus Vorfreude wird dann schnell Vorgeschäft, aus Vorbereitung schnell Überdruss. Advent ist im Dezember. Mit dieser Aktion wirbt die evangelische Kirche dafür, den kirchlichen Festen und insbesondere Advent und Weihnachten ihre Besonderheit nicht dadurch zu nehmen, dass sie sozusagen vorweggenommen werden. Die Aktion will dazu ermutigen, den Rhythmus des Jahres mit seinen Festen und Traditionen ernst zu nehmen, damit unsere Feiern ihre Bedeutung und ihren Sinn nicht verlieren. Diese Adventszeit beginnt nun am 2. Dezember, dem ersten Advent. Haben Sie sich darauf gefreut? Vielleicht stehen ja auch bei Ihnen die 4 Kerzen auf dem Tisch und werden nacheinander angezündet. Dies können Sie in der Gewissheit tun, dass viele andere Menschen sich mit Ihnen auf diese besondere Zeit im Jahr freuen. Vielleicht haben Sie ja auch in der Familie besondere Adventsrituale, Krippenbau, Adventskalender oder Familientreffen. Nehmen Sie sich dafür Zeit. Wie schön, wenn diesen Traditionen in Familien und im Freundeskreis ein fester Platz eingeräumt wird. Alles hat seine Zeit, so der aus dem Buch Prediger zitierte Untertitel der genannten Aktion. Jetzt ist die Zeit da. Nehmen Sie sie sich. Sie ist eine ganz besondere. Dafür stehen die 4 Kerzen. Dafür ist Advent. Sie hörten den Andachtspodcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna für Dezember 2012. Text: Diakon Dietrich Schneider, Sprecher: Christian Bein, Musik: Fireproof Babies mit Kids Than Age. Diese Produktion ist Creative Commons lizenziert. Das heißt, Sie dürfen sie als Ganzes, unbearbeitet und nicht kommerziell, vervielfältigen und verbreiten, solange Sie dabei auf diese Lizenz hinweisen und den Evangelischen Kirchenkreis Unna als Urheber angeben. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Interesse und würden uns sehr über Anregungen und Kritik freuen.